Ja, an alle wannabe MCs. Bitte hängt eure Sache nicht immer so raus von die große Glocke und so, ja. Ein Lied zu beginnen ist nicht immer einfach. Ich sag ein paar Wörter und mach sie zu einem Leitsatz. Dann kommt eine Line, die ich als richtig geile finde. So wie Mädchen, dessen String ich bei mir finde. Kann mich dabei irgendwie nie an die Nacht erinnern. Ist nicht schlimm, leck ein Bilder von den nackten Hintern. Schlag total ab, hab mir das so gedacht. Dass mein Flow, die sagt, dass du Home nicht schaffst. Ein Todesstoß wie durch ein Messerstich. Verlierst das Battle, weil du einfach nicht besser bist. Ziehst dir alles rein wie ein Staubsauger. Und bist wie ein Arbeitsloser, kaum brauchbar. Frieden kennst du nur aus früheren Zeiten und nimmst du Frieden aus verführenden Falten. Du stehst auf der Leitung, weil du keinen Anschluss mehr hast. Ist noch keine Freundin, weil du hast ja den Anschluss verpasst, yeah. Du glaubst, du bist laut, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce. Du glaubst, du bist laut, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce, yeah. Du bist auf und alle lachen sich den Arsch ab. Liegt daran, dass du nicht flowst und nicht den Start schaffst. In der ersten Reihe steht dein Kind und fragt: Bist du nicht der Typ, der kein Pimmel hat? Ich kann ihm nur so stimmen und schick es weg. Das Kind passt zu seiner Mutter und ist verschreckt. Junge, siehst du, was du wieder angerichtet hast? Mit deiner Musik schaffst du Probleme wie der Army-Staat. Betrachtet man dich so von unten nach oben. Gehörst du zu den Idioten und lebst stets mit Drogen. Du bist die Generation, die Deutschland regiert. Lern erstmal Deutschmann, solange bist du nicht hier. Hast ja auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Dir ist klar, dass du mit deiner Musik nicht Staatdüger machst. Der da von deinem Haupt hat, wanna be MC. Du erringst dir keinen Sieg, denn ich bin hier beliebt. Du baust, du bist dope, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce. Du baust, du bist dope, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce, yeah. Du baust, du bist dope, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce. Du baust, du bist dope, glaub ich dir aber nicht. Schau auf meine Show, so ist Rap aus klarer Sicht. Mein Rap, mein Style, mein Flow und die Crowd ist dafür verantwortlich, dass sie heute alles bounce, yeah.